Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Es gibt ein Filmleben neben Cannes, ja mehr oder weniger. So kommt ein Film, der letztes Jahr auf den Filmfestspielen Premiere feierte, morgen bei uns in die Kinos. Roman Polanskis Nach einer wahren Geschichte. Außerdem stellt Hartwig Tegler einen weiteren fiktiven Film aus Frankreich vor, Wohne lieber ungewöhnlich, und widmet sich der auf jeden Fall wahren Arbeit sogenannter Content Manager, die auf den Philippinen die sozialen Netzwerke von den Extrembildern und Videos reinigen, bevor der Nutzer auf sie Zugriff hat. Und mit der Dokumentation The Clinics, The Cleaners starten auch unsere heutigen Filmtipps. Löschen, ignorieren. Die Content-Moderatorin sagt: Der Job macht dein Gehirn kaputt. Man sieht sowas wie, jemand wird von einer Bombe erfasst und der Kopf, die Beine fliegen in alle Richtungen. Der andere, ebenfalls zuständig für die digitale Säuberung, nimmt's leichter. Ich sichte 25.000 Bilder am Tag. Damit könnte ich im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Manila auf den Philippinen ist der größte Outsourcing-Standort für Content-Moderation weltweit. Zehntausende löschen in 10-Stunden-Schichten Fotos und Videos von Facebook, YouTube, Twitter und anderen sozialen Netzwerken. Enthauptung, Vergewaltigung, Morde, Sadismus. Aber auch anderes, das nicht so leicht zu kategorisieren ist. Ich kann diese Videos überspringen, aber wenn es der Qualitätskontrolle auffällt, gilt es als Fehler. Und ich darf mir nur 3 Fehler pro Monat erlauben. Lange recherchierten Hans Block und Moritz Riesewiek, bevor Kontakte zu diesen Content-Moderatoren entstanden. Eine Frau, die nicht Müllsammlerin werden wollte, meint im Dokumentarfilm The Cleaners: Die Arbeit als Content-Moderator macht es uns möglich, hier zu überleben. Doch nach welchen Kriterien werden diese Inhalte gelöscht, fragen die Filmmacher und stellen fest, das ist das große Geheimnis der Silicon Valley-Firmen. Wo beginnt da Zensur? Es ist ein hochkomplexes Geflecht, das uns dieser eindrucksvolle, wie extrem wichtige Dokumentarfilm The Cleaners vor Augen führt. Die, die den Säuberungsjob machen, leiden übrigens nach kurzer Zeit unter Symptomen, die denen von Soldaten ähneln, die vom Kriegseinsatz zurückkehren. The Cleaners von Hans Block und Moritz Riesewiek, herausragend. Based on a true story, nach einer wahren Geschichte. Mit dieser Zeile beginnen Legionen von Spielfilmen. Doch das ist so eine Sache. Warum muss bei fiktiven Geschichten betont werden, dass sie auf Material aus der Realität basieren? Gibt die Fiktion vor, dadurch authentischer zu sein? Und das L, die am Signiertisch von Bestsellerautorin Delphine auftaucht: Kommen Sie, geben Sie sich einen kleinen Ruck. Für ihre größte Bewunderin. Dass Elle eine Ghostwriterin ist, macht die Sache auch nicht gerade durchsichtiger. Was nun, Geist oder Schreiberin wie Delphine? Das wird die Frage sein, die es zu klären gilt in Roman Polanskis Film Nach einer wahren Geschichte. Und ich versichere, sie wird nicht geklärt. Besser geht's nicht in einem Film. Elle also, Eva Green, freundet sich mit Delphine an. Emmanuel Senier spielt sie. Drängt sich in das Leben der Schriftstellerin, die an einer immer brutaleren Schreibblockade leidet. Bin am Ende meiner Kräfte. Ich verstehe. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um dich. Aber ist diese Elle nun ein Phantom oder nur die Projektion der Schriftstellerin, die am Ende des Films einen neuen Roman mit dem Titel Nach einer wahren Geschichte herausbringt? Welcher Schreiber-Vampir hat wessen Lebensgeschichte denn nun ausgesaugt? Delphine? Die von Elle? Die Beziehung zwischen der Schriftstellerin und der vorgeblichen Freundin wird zum Horror, aber nie versorgt uns Roman Polanski mit der Gewissheit, dass das auch tatsächlich alles passiert. Nur eines ist sicher. Am Ende gibt es eine wahre Geschichte und die ist dieser Film. Der Autor aber, die Autorin? Nach einer wahren Geschichte von Roman Polanski. Empfehlenswert. Also Statistik. Die Hälfte aller Ehen wird in den ersten 3 Jahren wieder geschieden. Nicht nur in Frankreich. Zum Zeitpunkt der Scheidung haben wir im Durchschnitt 1,2 Kinder. Die meisten von uns heiraten nach einem Jahr wieder und bekommen noch ein Kind, um die neue Beziehung zu besiegeln, die nach 5 Jahren erneut mit einer Scheidung endet. Kurzum: Patchwork-Familien. Das ist der Zeitgeist. Und die besteht im Film Wohne lieber ungewöhnlich aus 7 Scheidungsgeschwistern im Alter von 4 bis 17 Jahren, die nach einem komplexen Zeitplan zwischen unterschiedlichen Wohnungen und Vätern und Müttern hin und her zu pendeln haben. Bis Bastien und seine Fast- oder Halbgeschwister die Nase voll haben und in die leere Pariser Großraumwohnung der verstorbenen Oma ziehen. Von heute an werdet ihr, die Eltern, abwechselnd herkommen und hier mit uns wohnen. Ja, klar. Es ist natürlich äußerst sympathisch, dass Regisseur Gabriel Julien Le Ferrière eine Geschichte aus der Perspektive der 7 irgendwie Geschwister erzählt. So wird Wohne lieber ungewöhnlich zu einer dieser typischen französischen Sommerkomödien, in der die Realität als Stichwortgeber dienen darf. Wir bleiben hier, aber ihr könnt gerne gehen. Ganz wie ihr wollt, wir kommen schon alleine zurecht. Mhm. Aber die naheliegende Frage, wie sich denn die 7 Kinder, die nun in der großen Altbauwohnung leben, finanzieren, mon Dieu, die sollte doch nun bitte niemand stellen. Ob also Monsieur Claude und seine Töchter, andere ziemlich beste Freunde oder die Kids hier, die ungewöhnlich leben, es geht darum, dass das Leben jenseits des Kinos das Leben im Kino nicht verderben darf. WG Wohlfühlen. Wohne lieber ungewöhnlich von Gabriel Julien Le Ferrier annehmbar.